Gedanken quälen mich. Ich denke ständig nur an dich. Wir waren glücklich, uns gehörte die Welt. Ich dachte nie, dass die Freundschaft zerfällt. Ist alles, was mir bleibt. Eine Erinnerung an die schönste Zeit. Die Erinnerung ist alles, was mir bleibt. Eine Erinnerung an die schönste Zeit. Wenn starke Gefühle auseinandergehen, kann ich das Leben nicht mehr verstehen. Waren all die Jahre nur ein Traum? Nein, ich glaube es kaum. Die Erinnerung ist alles, was mir bleibt. An die schönste Zeit. Die Erinnerung ist alles, was mir bleibt. Eine Erinnerung an die schönste Zeit. Werden wir uns einmal wiedersehen? Lernen wir das Leben zu verstehen? Bleib bei mir, verlass mich nicht. Ich halte dich fest, ich brauche dich. Bleib bei mir, bitte verlass mich nicht. Ich halte dich fest, denn ich brauche dich. Die Erinnerung ist alles, was mir bleibt. Eine Erinnerung an die Schönheit. Oh,